Rom, 16. Mai 1920. Unzählige, vor allem französische Gläubige, haben sich im Petersdom versammelt, um der feierlichen Heiligsprechung von Jeanne d'Arc durch Papst Benedikt XV. Beizuwohnen. Das Mädchen hatte während des Hundertjährigen Krieges Stimmen Heiliger empfangen und schließlich zum Sieg der Franzosen über die Engländer beigetragen. Von der Inquisition 1431 zu Unrecht zum Tode verurteilt, gilt dieser Festakt Anfang des 20. Jahrhunderts auch als Schuldeingeständnis der katholischen Kirche. 1412 wird Jeanne als Tochter des Bauern Jacques d'Arc und dessen Ehefrau Isabelle in Domremy geboren. Zusammen mit ihren drei älteren Brüdern verlebt das Mädchen eine bescheidene, aber zufriedene Kindheit. Jeanne, die von ihren Eltern liebevoll Jeannette genannt wird, gilt als hilfsbereit, fleißig und sehr fromm. Gerne hilft sie ihrer Mutter bei der Hausarbeit oder hütet Schafe auf einer nahegelegenen Weide. Regelmäßig besucht die Familie Gottesdienste in der kleinen Kapelle, in der Jeanne auch getauft wurde. Erziehung und Ausbildung des Mädchens liegen in den Händen der Mutter. Von ihr lernt sie neben den Grundlagen des katholischen Glaubens auch alles, was zur Führung eines guten Haushalts erforderlich ist. Während Jeannes Kindheit tobt in Frankreich der Hundertjährige Krieg. Anlass dieser Auseinandersetzung zwischen Frankreich und England ist ein Thronfolgestreit. Nach dem Aussterben der Capetinger, die bis 1328 in Frankreich regierten, erhebt der englische König Edward III. Anspruch auf den französischen Thron. Gleichzeitig sieht sich aber Philipp VI. Als rechtmäßiger Erbe, da er aus einer Nebenlinie der Capetinger stammt. Zwischen Edward und Philipp kommt es zu Auseinandersetzungen, die 1339 zum Beginn eines Krieges führen, der über Generationen nicht beendet werden kann. Immer wieder finden erbitterte Schlachten auf französischem Boden statt, aus denen die Engländer fast jedes Mal als Sieger hervorgehen, wodurch sich ihr Machtbereich auf dem Festland stetig vergrößert. Nach mehreren Machtwechseln scheinen die Engländer Frankreich 1420 endgültig in ihren Händen zu haben. Der letzte bedeutende französische König Karl V. war tot und sein Sohn Karl VI. Galt schon seit seiner Kindheit als schwachsinnig. So ist es für König Heinrich V. von England ein leichtes, Karl VI. Davon zu überzeugen, seinen Sohn Karl VII. Als illegitim erklären zu lassen und den Engländern somit endgültig die Herrschaft über den größten Teil Frankreichs zu übergeben. In Jeannes Heimat Domremy spielt der Krieg keine allzu große Rolle. Zwar kommt es ein-, zweimal vor, dass englische Truppen in den kleinen Ort im Lothringer Wald einfallen und die Bevölkerung flüchten muss. Aufgrund seiner Bedeutungslosigkeit ist Domremy aber niemals Zentrum des Kriegsgeschehens. Erst als klar wird, dass Frankreich den Krieg verloren hat und der rechtmäßige Erbe Karl VII. Keine Möglichkeit hat, den französischen Thron zu besteigen, rührt sich in Jeannes Heimatdorf ein neuer Patriotismus, von dem auch das Mädchen ergriffen wird. Tief in ihrem Glauben verwurzelt, betet die kleine Jeanne für die Befreiung Frankreichs und ist felsenfest davon überzeugt, dass trotz aller Aussichtslosigkeit die Gerechtigkeit siegen werde. Als Jeanne 13 Jahre alt ist, hat sie ihre erste Erscheinung. Sie hört die Stimme des Erzengels Michael. Die Stimme kam ungefähr zur Mittagszeit, im Sommer, im Garten meines Vaters, erzählt sie später. Die Stimme erschien mir erhaben, und ich glaubte, dass sie von Gott geschickt war. Und nachdem ich sie dreimal gehört hatte, erkannte ich, dass es die Stimme eines Engels war. Diese Stimme hat mich immer geleitet, und ich habe sie immer gut verstanden. Sie hat mir gesagt, dass ich mich gut zu führen und oft in die Kirche zu gehen habe. Von nun an hört Jeanne regelmäßig Stimmen. Neben dem Erzengel Michael erscheinen ihr auch die heilige Katharina und die heilige Margareta. Immer wieder wird sie in ihren Visionen dazu aufgefordert, für Frankreich zu kämpfen. Beinahe unerträglich wird die Häufigkeit und Intensität der Erscheinungen, als die Engländer im Herbst 1428 Orléans, die letzte bedeutende französische Bastion belagern und sich die Lage Karls des Siebten dramatisch zuspitzt. Die Stimme sagte mir, dass ich nicht länger bleiben könne, wo ich war, und dass ich die Belagerung der Stadt Orléans aufheben müsse, erklärte Jeanne ihren Entschluss, für Frankreich in den Krieg zu ziehen. Die Stimme befahl mir außerdem, zu Robert de Baudricourt in die Festung Vaucouleurs zu gehen, deren Stadtkommandeur er war. Er würde mir Leute geben, die mit mir gingen. Ich antwortete, dass ich ein armes Mädchen sei, das weder verstünde, ein Schlachtross zu lenken, noch Krieg zu führen. Doch der Glaube an Gott und an die Unterstützung der Engel und Heiligen ist stärker als jede Furcht. Im Dezember 1428 reist sie zu einem Vetter ihrer Mutter, um dessen Frau im Wochenbett zu pflegen. Buret-le-Petit, der Ort, in dem die Familie lebt, ist nur eine Wegstunde von Vaucouleurs entfernt, der Stadt, in der Jeanne ihren Visionen zufolge Unterstützung des Stadtkommandeurs erhalten soll. Doch die Begegnung mit eben diesem Robert de Baudricourt ist ernüchternd. Schroff wird das junge Mädchen abgewiesen. Anstelle der erhofften Unterstützung wird ihr eine Tracht Prügel angedroht, sollte sie es nochmals wagen, sich einen Besuch des Stadtkommandeurs anzumaßen. Aber Jeanne gibt nicht auf. Nichts und niemand kann sie von ihrem Vorhaben abbringen. Im Januar 1429 geht sie erneut nach Vaucouleurs. In der Zwischenzeit hatte Robert de Baudricourt Erkundigungen über das seltsame Mädchen einholen lassen und dabei in ihrem Heimatort Domremy von ihren Visionen erfahren. Argwöhnisch wird Jeanne deshalb während ihres Aufenthalts in Vaucouleurs beobachtet. Steckt der Teufel in diesem Mädchen? Ist sie eine Ketzerin, die sich für eine Gesandte Gottes hält? Oder ist sie gar irrsinnig? An ihrem Verhalten sind jedoch keine Auffälligkeiten erkennbar. Jeanne besucht die heilige Messe und legt regelmäßig die Beichte ab. Sie scheint weder vom Bösen besessen noch geistig verwirrt zu sein. Robert de Baudricourt bleibt dennoch skeptisch. Erst als ein Priester nach einer Beschwörung des Mädchens bestätigt, dass keine bösen Mächte von ihr Besitz ergriffen haben, willigt der Stadtkommandeur schließlich ein, sie zu Karl dem Siebten zu bringen und stattet Jeanne d'Arc mit einem Pferd, einem Schwert und, auf ihr ausdrückliches Verlangen hin, mit Männerkleidung aus. Mit einer Eskorte von 6 Reitern macht sich das Mädchen auf den Weg zu Karl, der sich zu dieser Zeit im etwa 500 Kilometer entfernten Chinon aufhält. Die Reise ist hart und beschwerlich. Ständig müssen Jeanne und ihre Begleiter auf der Hut vor feindlichen Soldaten sein. Sie reiten meist nachts, die Hufe der Pferde mit Lumpen umwickelt, um möglichst wenig Geräusche zu machen. Geschlafen wird tagsüber in kalten, feuchten Höhlen, auf klammem Lehmboden oder in Scheunen. Doch trotz aller Unwegsamkeiten bleibt Jeanne zuversichtlich. »Fürchtet nichts«, macht das Mädchen ihren kampferprobten Begleitern Mut. »Ich führe aus, was mir befohlen ist, und meine Heiligen sagen mir, was ich tun soll.« Als sie schließlich Chinon erreichen, ist der Weg zu Karl dem Siebten zunächst versperrt. Der Hohe Rat hat darüber zu befinden, ob das seltsame Mädchen vorgelassen wird oder nicht. Das ungewöhnliche Äußere, Jeanne trägt noch immer Männerkleider und hat für die damalige Zeit nahezu skandalös kurze Haare, erleichtern die Entscheidung der Ratsmitglieder nicht gerade. Mehrere Befragungen finden statt, ehe Jeanne schließlich zu einer öffentlichen Audienz zugelassen wird. Rund 300 Edelleute sind im Schlosssaal versammelt, als Jeanne vor Karl den Siebten tritt. Darüber, wie sie ihren Besuch begründet, sind unterschiedliche Aussagen überliefert. Einig sind sich jedoch alle Quellen darin, dass Jeanne mehrmals betont, dass Karl der Siebte der wahre König Frankreichs sei und dass er mit ihrer Hilfe seinen rechtmäßigen Thron besteigen könne. Was danach geschieht, ist ungewiss. Sicher ist nur, dass Karl der Siebte dem Mädchen nicht abgeneigt ist und ihr deshalb eine Unterkunft in Chinon anbietet. In den folgenden Wochen wird Jeanne mehrmals von verschiedenen hochgestellten Persönlichkeiten und Geistlichen befragt und verschiedenen Prüfungen unterzogen. Das Ziel ist es, herauszufinden, ob das Mädchen wirklich Weisungen Gottes erhält. Schließlich wird Jeanne ungeduldig. Sie befürchtet, durch die ewigen Befragungen zu viel Zeit zu verlieren. Auf die Aufforderung, ein Zeichen zu tun, um ihre Glaubwürdigkeit zu beweisen, antwortet sie impulsiv: Im Namen Gottes, ich bin nicht hierher gekommen, um Zeichen zu tun, aber führt mich nach Orléans, dort werde ich euch die Zeichen weisen, deren wegen ich gesandt bin. Doch damit geben sich die Geistlichen nicht zufrieden. Um ganz sicher zu sein, dass Jeanne d'Arc auf keinen Fall vom Teufel besessen sein kann, muss sie sich auf ihre Jungfräulichkeit untersuchen lassen. Dem Glauben jener Zeit zufolge waren nur Jungfrauen sicher vor dem Teufel gefeit. Als auch diese Untersuchung zu Jeannes Vorteil ausfällt, geben die Geistlichen schließlich ein positives Urteil über das Mädchen ab. In ihr war nichts Böses zu finden, heißt es darin, nur Gutes, Demut, Jungfräulichkeit, Ehrlichkeit, Bescheidenheit. Über ihre Geburt und ihr Leben haben sich verschiedene, als wunderbar berichtete Dinge als wahr erwiesen. Schließlich raten sie Karl dem Siebten, das Mädchen mit einem Heer nach Orléans ziehen zu lassen. Doch bevor Jeanne endlich in den Krieg ziehen darf, wird sie mit einer vollständigen Ritterrüstung, mit einem weißen Panzer, einem Banner mit dem Bildnis Gottes und mit einem Schwert ausgestattet. Was dann geschieht, ist ungewiss. Die Legende besagt, dass Jeanne, die sich ab diesem Zeitpunkt Jungfrau von Orléans nennt, die Truppen zu einem sicheren Sieg führte. Historisch ist dies jedoch umstritten. Als wahrscheinlicher gilt, dass Jeanne zwar den Feldzug begleitete und die Truppen durch ihren Zuspruch und ihre Siegessicherheit motivierte, als Heerführerin aber eher nicht in Erscheinung trat. Trotzdem war ihre Wirkung auf die Soldaten sehr beeindruckend. Durch die Mauern der Engländer hindurch, die Orléans zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem halben Jahr belagern, gelingt es dem französischen Heer, in die Stadt zu kommen. Mit großem Jubel und großer Freude wird Jeanne dort empfangen. Die Bewohner von Orléans hatten bereits von ihrer göttlichen Weisung erfahren und hoffen, dass die Belagerer mit ihrem Beistand vertrieben werden können. Doch zunächst geschieht nichts. Der Oberbefehlshaber der französischen Truppen wartet auf einen Angriff der Engländer. Doch diese verhalten sich ruhig. Am 7. Mai 1429 starten die Franzosen deshalb einen Angriff. Jeanne, die die Soldaten im Namen Gottes anfeuert, wird dabei schwer verwundet. Doch sie gibt nicht auf. Obwohl sie sich kaum noch auf ihrem Pferd halten kann, feuert sie ihre Soldaten zu einer letzten Attacke an, die schließlich zur Einnahme des englischen Lagers vor Orléans führt. Die Bewohner von Orléans sind außer sich vor Freude. Als die Wächter am nächsten Morgen melden, dass alle Engländer den Rückzug antreten und ihre Stellungen aufgeben, ist Orléans endgültig befreit. Und Jeanne hat in den Augen der Menschen das geforderte Zeichen gegeben. Doch was die Franzosen als göttliche Fügung sehen, gilt bei den Engländern als Teufelswerk. Alles stand gut für uns, bis wir die Belagerung von Orléans begannen, berichtet der Anführer der englischen Truppen nach seinem Rückzug. Dort kam ein schwerer Schlag über uns. Meiner Ansicht nach wurde er zum großen Teil durch Aberglauben und blinde Furcht verursacht, die eine Anhängerin und Spionin des Teufels, Jungfrau genannt, die von bösen Beschwörungen und Zauberei Gebrauch machte, erweckte. Eine Einschätzung, die dramatische Folgen haben sollte. Doch zunächst verlässt Jeanne die Stadt Orléans, um sich erneut auf den Weg zu Karl dem Siebten zu machen. Kaum angekommen, bedrängt sie ihn, endlich nach Reims zu ziehen und sich dort, so wie es ihre Stimmen vorausgesagt haben, zum König krönen zu lassen. Aber Karl zögert und entscheidet zusammen mit seinem Kronrat, zunächst den Loire-Feldzug zu führen, um weitere englische Truppen aus Frankreich zu vertreiben. Auch in diesem Kampf ist Jeanne mit von der Partie. Wie bei der Schlacht um Orléans spornt sie die französischen Soldaten an. Über Wochen kämpfen die Franzosen um die besetzten Gebiete entlang der Loire und können eine Stadt nach der anderen zurückerobern. Am 16. Juli 1429 ist es endlich soweit. Karl der Siebte zieht feierlich in Reims ein und wird gesalbt und zum König gekrönt. Jeannes zweite Voraussagung ist in Erfüllung gegangen. Bei den Krönungsfeierlichkeiten stehen zwei Personen im Mittelpunkt. Karl, der neue König, und die Jungfrau von Orléans. Kurze Zeit später hört Jeanne erneut Stimmen. Diesmal wird ihr gesagt, dass Karl der Siebte über Paris regieren soll. Die Stadt befindet sich jedoch in den Händen von Philipp dem Guten von Burgund, den Jeanne unverzüglich auffordert, Karl als König anzuerkennen und Paris freizugeben. Doch Philipp denkt gar nicht daran. Heimlich verbündet er sich mit den Engländern. In der darauffolgenden Schlacht wird Karls Heer empfindlich getroffen und zieht sich nach Saint-Denis zurück. Aber Jeanne hält an ihrer Überzeugung fest. Paris muss für Karl erobert werden. Mit einem neuen Heer zieht sie noch einmal in den Krieg, ihre letzte Kampfhandlung. In der Schlacht wird Jeanne festgenommen. Die Engländer, die sie seit ihrem Auftritt auf dem Schlachtfeld vor Orléans für eine Hexe halten, machen ihr den Prozess. Am 9. Januar 1431 steht das inzwischen 19-jährige Mädchen zum ersten Mal vor dem Richter. Da die Verhandlung nach den Regeln der damals herrschenden Inquisition geführt wird, ist der Ausgang eigentlich schon zu Beginn des Verhörs klar. Immer wieder wird Jeanne zu denselben Themen befragt. Kirche, Glauben, Kindheit, ihre Stimmen, ihre Art, sich zu kleiden und sich in Kampfhandlungen einzumischen, sind dabei die wesentlichen Punkte. Ziel der Richter ist es, das Mädchen in Widersprüche zu verwickeln und sie so der Lüge und des Aberglaubens zu überführen. Doch Jeanne ist wortgewandt und beantwortet alle Fragen standhaft und souverän. Erst als sie gezwungen werden soll, sich dem Urteil der Kirche zu unterwerfen, kommt es zum Eklat. Jeanne besteht darauf, sich nur Gott selbst und nicht der weltlichen Kirche verpflichtet zu fühlen. Mit dieser Aussage ist ihr Schicksal endgültig besiegelt. Im Mai 1431 wird sie zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Begründet wird das Urteil unter anderem damit, dass sie sich der Ketzerei und des Aufruhrs schuldig gemacht und die Instanz Kirche angezweifelt habe. Als sie am 24. Mai zur Vollstreckung des Urteils geführt wird, bricht Jeanne weinend zusammen. Sie schwört allem, was sie behauptet hat, ab und bittet um ihr Leben. Die Richter erweisen sich gnädig und verzichten auf die Hinrichtung. Aber bereits 3 Tage später wird Jeanne rückfällig. Aus schlechtem Gewissen, Gott und die Heiligen verraten zu haben, nimmt sie ihren Schwur vom 24. Mai zurück und beharrt auf der Rechtmäßigkeit ihrer ursprünglichen Aussage. Am 30. Mai 1431 wird sie daraufhin auf dem alten Marktplatz von Rouen verbrannt. 5 Jahre nach Jeannes Tod erobert Karl der Siebte Paris zurück, womit sich auch die 3. Weissagung des Mädchens bewahrheitet. Einige Jahre später, 1449, fällt Rouen, die Stadt, in der Jeanne der Prozess gemacht wurde, nach 30 Jahren unter englischer Herrschaft wieder in die Hände der Franzosen. In der Stadt finden sich die Prozessakten, die schließlich dazu führen, dass der Fall neu aufgerollt wird. Am 7. Juli 1456 wird feierlich das neue Urteil über Jeanne d'Arc verkündet. Die Inquisition hatte sich geirrt. Das Mädchen aus Domremy war keine Ketzerin. Sie wurde zu Unrecht hingerichtet. Doch selbst nach dieser Entscheidung hielt sich der Vatikan jahrhundertelang mit einem öffentlichen Bekenntnis zu Jeanne d'Arc zurück. Erst mit der Heiligsprechung am 16. Mai 1920 bestätigt Papst Benedikt XV. Das neue Urteil in letzter Instanz. Christoph Kolumbus, 1451 bis 1506. 12. Oktober 1492, 2 Uhr morgens, 5500 Kilometer westlich von Spanien. Irgendetwas Außergewöhnliches scheinen die Männer an Bord der Pinta, einem der 3 Kolumbus-Schiffe, entdeckt zu haben. Denn das verabredete Signal kann nur eines bedeuten: Land in Sicht. Und tatsächlich, im fahlen Mondschein, kaum sichtbar, zeichnet sich am Horizont ein feiner Landstrich ab. Die Besatzungen der Pinta, der Niña und der Santa Maria setzen die Anker. Am nächsten Morgen betreten Kolumbus und seine Männer eine Welt, die den Ursprung der Menschheit zu verkörpern scheint. Im Bordbuch von Christoph Kolumbus heißt es: Dort erblickten wir also gleich nackte Eingeborene, die alle so nackt waren, wie ihre Mütter sie geboren hatten. Ist dies das Land, das Kolumbus gesucht hat? Das Land der unermesslichen Schätze? Das Land, in dem es Gold, Silber und Edelsteine gibt? Ist das Indien? Ziel des Seefahrers aus Genua ist es, den Osten vom Westen her zu suchen. Mit Hilfe der Seekarten des Florentiner Kosmographen Toscanelli will Kolumbus einen Handelsweg nach Indien finden, der kürzer und ungefährlicher ist als die bekannte Route rund um Afrika. Dass Amerika dazwischen liegt, weiß Kolumbus nicht. Er stößt sozusagen aus Versehen auf den neuen Kontinent. Auf die Bahama-Insel Guanahani, die Kolumbus später San Salvador tauft. Geboren wird Christoph 1451 in Genua, als Sohn von Domenico Kolumbus und Susanna Fontanarossa. Sein Vater ist ein fleißiger Mann. Zunächst betreibt er eine kleine Weberei. Als er merkt, dass er seine immer größer werdende Familie damit nicht ernähren kann, eröffnet er einen Weinausschank, der ihn schließlich zu zwei Häusern und etwas Grundbesitz bringt. Zusammen mit den Feldern, die seine Frau als Mitgift mit in die Ehe gebracht hat, verfügt die Familie Kolumbus zu jener Zeit über ein kleines Vermögen. Christoph ist der älteste Sohn. Nach ihm kommen mindestens 4 weitere Kinder zur Welt. Aufgrund der hohen Kindersterblichkeit, die damals in Europa herrscht, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass alle das Erwachsenenalter erreicht haben. Christoph Kolumbus verbringt seine Kindheit in Genua. Durch die günstige Lage am Meer ist die Stadt ein wichtiger Handelsknotenpunkt in der damaligen Zeit. Ohne Furcht segeln die Seeleute bereits nach Afrika, Island und von Portugal aus zu den Azoren. Der kleine Christoph ist begeistert von den Geschichten, die die Seefahrer im Hafen erzählen. Er ist fasziniert von den Gerüchen, die die mitgebrachten Gewürze verströmen, und spürt immer deutlicher den Wunsch, ebenfalls zur See zu fahren. Doch zunächst lernt er den ursprünglichen Beruf seines Vaters und wird Tuchweber. Dennoch ist davon auszugehen, dass Christoph bereits ab seinem 14. Lebensjahr immer wieder auf Schiffen unterwegs ist. Zum einen wird die Küstenschifffahrt damals genutzt, um in anderen Städten Wolle einzukaufen und fertige Stoffe zu verkaufen. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, für begrenzte Zeit auf den großen Handelsschiffen anzuheuern, um das Familieneinkommen zu verbessern und gleichzeitig den Beruf eines, wie es hieß, zur See fahrenden Händlers zu erlernen. Obwohl es dafür nur spärliche Beweise gibt, ist davon auszugehen, dass Christoph Kolumbus ab Mitte 20 hauptberuflich zur See fährt. Er ist, dies belegen zumindest 2 erhaltene Dokumente, als Kapitän für verschiedene Reedereien tätig, für die er unter anderem nach Griechenland und Afrika reist. Schon zu jener Zeit lässt ihn das Gefühl nicht los, dass die bekannten Seewege nicht die einzigen Reiserouten auf den Meeren der Welt sind. Er will neue Länder erkunden. Doch für Kolumbus ist dabei nicht nur der schnelle Warenaustausch zwischen den verschiedenen Ländern interessant. Ruhm, Ehre, Geld und Macht treiben ihn an, vor allem aber eine tiefe Religiosität. Mit dem Hinweis auf seinen Vornamen Cristoforo, Christusbringer, versteht Kolumbus sein geplantes Vorhaben als Eroberungs- und Missionsreise, auf der er alle Heiden zum Christentum bekehren will. Sie könnten als hervorragende und kluge Sklaven gute Verwendung finden, sagt Kolumbus über die Völker der neuen Welt. Und ich glaube, dass man sie leicht zu Christen machen könnte, weil sie keinerlei Sekte angehören. Aber bevor Kolumbus seine Entdeckungsreise vom spanischen Palos de la Frontera bis nach San Salvador beginnen kann, sucht er fast ein Jahrzehnt lang vergeblich nach Gönnern und Sponsoren, die bereit sind, sein Unternehmen zu finanzieren. Jahre voller Demütigungen, Jahre des Wartens und des Hoffens. Immer wieder tritt er als Bittsteller auf, immer wieder erfährt er Ablehnungen. 1484 versucht Kolumbus zunächst, den portugiesischen König Johann II. Von seinen Plänen zu überzeugen. Dem strengen Herrscher und seiner Expertenkommission wird jedoch schnell klar, dass das Projekt viele Risiken in sich birgt, ein bis dahin unbekanntes Meer auf einer Route zu befahren, die durch zweifelhafte Berechnungen zustande kommt, unmöglich. Eine Seereise zu unternehmen, deren Dauer überhaupt nicht abzuschätzen ist, absurd. Wie bloß sollen Schiffe über einen längeren Zeitraum hinweg seetüchtig gehalten werden? Wie nur soll die Mannschaft über Wochen und Monate an Bord versorgt werden? Ein aussichtsloser Irrsinn. Zudem verbreiten Strategie und Auftreten von Kolumbus große Skepsis beim König und seinem Ausschuss. Statt das Projekt der Entdeckungsreise nautisch-geografisch zu begründen, tritt Kolumbus in den Augen der portugiesischen Krone als sendungsbewusster Fanatiker auf, als jemand, der sich von Gott auserwählt fühlt, ein Besessener, ein Phantast, kurzum ein großspuriger Spinner. Im Bericht des Geschichtsschreibers João de Barus ist zu lesen, als der König bemerkte, dass Christoph Kolumbus ein Großsprecher war und sich seiner Taten rühmte, auch mit mehr Fantasie und Einbildungskraft als Wissen von seiner Insel Zipango sprach, schenkte er ihm nur geringes Vertrauen. Als Kolumbus finanzielle Unterstützung verlangt und zudem fordert, in den Adelsstand gehoben zu werden, wird er endgültig abgelehnt. Doch Kolumbus rückt nicht ab von seinem großen Traum. Zu stark ist seine Neugier, zu stark ist sein Wille. Enttäuscht verlässt Kolumbus Portugal und weicht Anfang 1485 nach Spanien aus. Doch auch dort stehen die Aussichten auf großzügige Geldgeber schlecht. Spanien formiert sich gerade zum Nationalstaat. Alle Kräfte konzentrieren sich auf den Kampf gegen die Mauren. Was gibt es da Nebensächlicheres für einen Staat, als sich mit den Hirngespinsten eines verrückten Abenteurers zu beschäftigen? Zwar wird Kolumbus im Mai 1486 zum spanischen Königspaar Ferdinand und Isabella vorgelassen, auf eine sofortige Zustimmung jedoch wartet er vergeblich. Weitere 4 Jahre vergehen, ehe der vom König eingesetzte Beirat über die Pläne des eigenwilligen Seefahrers entscheidet. Kolumbus traut seinen Ohren nicht. Es war ungehörig, das Ansehen des Königspaares damit zu belasten, dass es sich zur Unterstützung eines Unternehmens hergab, das auf so schwachen Füßen stand, so das vernichtende Urteil des königlichen Beirats. Kolumbus steht erneut vor einem Scherbenhaufen. Verzweifelt wendet er sich an Pater Juan Pérez, den ehemaligen Beichtvater und geistlichen Lehrer von Königin Isabella. Schließlich wird seine Hartnäckigkeit doch belohnt. König Ferdinand V. und seine Gemahlin Isabella empfangen ihn erneut, was nur bedeuten konnte, dass sich die Stimmung am spanischen Hof zugunsten von Kolumbus und seinem Vorhaben gewandelt hatte. Als Kolumbus jedoch seine Bedingungen vorbringt, ist der königliche Beirat entsetzt. Statt einer einfachen Ausrüstung, ein paar Schiffen mit Besatzung und der üblichen Belohnung im Erfolgsfall, verlangt er, in den Adelsstand gehoben zu werden. Der Titel Don soll auch für seine Nachfahren gelten. Zudem fordert Kolumbus die Verleihung des Admiralsranges mit den gleichen Privilegien, wie sie auch dem Großadmiral von Kastilien zustehen, und damit nicht genug, 10% aller Einkünfte aus den neu entdeckten Ländern und rund 12% Beteiligung an allen Handelsgeschäften mit den neuen Ländern sollen an Kolumbus gehen, sowie das unbeschränkte Richterrecht in allen Streitfragen, die aus dem Handel mit den entdeckten Gebieten entstehen. Schließlich setzt Kolumbus seinen weltfremden Bedingungen buchstäblich die Krone auf. Er fordert den Titel des Vizekönigs und Generalstatthalters aller neuen Länder. Natürlich alles vererbbar. Im Grunde genommen verlangt Kolumbus nichts anderes als ein Königreich. Ein bettelhafter Glücksritter, Ausländer ohne Namen, erdreistete sich, Anspruch auf die höchsten Staatsämter, ja auf königlichen Rang zu erheben. Dafür gab es noch kein Beispiel, beschreibt der Kolumbus-Biograf Jakob Wassermann diese unerhörten Forderungen. In das ärgerliche Staunen mischte sich Hohn. Es hieß, der Genuese habe wahrscheinlich unter der spanischen Sonne gelitten. Die Folgen für Kolumbus sind weitreichend. Der spanische Hof verweigert im Januar 1492 Kolumbus die Zustimmung zu dessen Entdeckungsreise. Der von maßloser Selbstüberschätzung beherrschte Genuese bringt sich erneut um alle Chancen, seinen großen Traum zu verwirklichen. Was danach geschieht, hat weder mit Glück noch mit Kolumbus' unbändiger Zielstrebigkeit zu tun, sondern ist eher dem spanischen Finanzverwalter Luis de Santangel zuzuschreiben, der sich für die Sache des Kolumbus engagiert, sowie der Raff und Habgier der spanischen Krone, die in ihrem religiösen Eifer Anteil haben will am gewinnträchtigen Handel mit Afrika. Schließlich ist dieses Geschäft bis dahin ausschließlich in portugiesischer Hand. Am 17. April 1492 geht Königin Isabella von Kastilien auf die Forderungen von Kolumbus ein. Das Risiko für den Königshof ist abschätzbar. Denn falls der Seefahrer tatsächlich Recht behält, wartet ein unerschöpflicher Reichtum auf die finanziell arg gebeutelte Staatskasse der spanischen Krone. Am 3. August 1492 segelt Kolumbus mit 3 Karavellen aus dem Hafen von Palos. Die erste von insgesamt 4 Amerikafahrten beginnt. An Bord des Flaggschiffes Santa Maria und der beiden kleineren Schiffe Pinta und Niña sind insgesamt 90 Mann, erfahrene Seefahrer, Schiffsärzte und Zimmerleute sowie ein Dolmetscher und ein Flottenschreiber. Nach einem Reparaturaufenthalt auf den Kanaren wegen eines Schadens an der Pinta nimmt die Flotte Anfang September direkt Kurs nach Westen, später nach Südwesten. Nach Wochen auf See und wenig Aussicht auf Land wird die Besatzung ungeduldig und verlangt von ihrem Generalkapitän eine Kursänderung nach Nordwesten. Kolumbus aber beharrt trotz abflauender Winde auf dem eingeschlagenen Weg. Die Stimmung an Deck kippt. Mit der Mannschaft hatte ich ernsthafte Schwierigkeiten. Sie sagen, für ihren Teil sei es eine Tollheit und selbstmörderisch, das Leben zu riskieren, nur um einem verrückten Ausländer zu folgen, notiert Kolumbus in seinem Bordbuch. Trotz des heftigen Widerstands der Mannschaft erreicht die kleine Flotte am 12. Oktober 1492 endlich Festland, die Bahama-Insel Guanahani. In den folgenden Wochen stößt die Expedition auf weitere Inseln, darunter Kuba und Haiti. Die gesamte erste Atlantiküberquerung von Kolumbus hatte zum Ziel, riesige Goldvorkommen zu erschließen. Denn bei der Vorstellung von Kolumbus musste es sich um jene Prachtwelt im Osten Asiens handeln, die zuvor schon Marco Polo beschrieben hatte. Doch Kolumbus wird enttäuscht. Gold findet er auf der neu entdeckten Insel keines. Daher bricht er im Januar 1493 zur Rückreise nach Spanien auf. Nahe der Küste Haitis erleidet die Santa Maria Schiffbruch. Aus den Trümmern des Schiffes baut die Besatzung einen ersten Stützpunkt. 40 Mann bleiben auf Fort La Navidad zurück. Im April erreicht Kolumbus Spanien. Der Königshof bereitet seinem Vizekönig und Admiral einen triumphalen Empfang. Das Herrscherpaar erhebt sich sogar zur Begrüßung, eine Ehrenbezeugung, die bis dahin nur ihresgleichen zugestanden hatte. Kolumbus, der Sohn eines einfachen Webers aus Genua, ist auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen. Um seinen Status zu sichern, ergeben sich für Kolumbus nun 2 wesentliche Notwendigkeiten. Zum einen muss er die Kolonisierung in den neu entdeckten Ländern vorantreiben, zum anderen die versprochenen Reichtümer heranschaffen, insbesondere Gold und Edelsteine. Eine heikle Doppelfunktion. An dieser Herausforderung wird er später kläglich scheitern. Eilig trifft Kolumbus im Sommer 1493 die Vorbereitungen für die zweite Expedition. Im September verlassen 17 Schiffe mit 1500 Mann Besatzung die Küste Spaniens. Bei der Ankunft auf La Navidad im November 1493 machen die Männer eine grausame Entdeckung. Das Fort ist zerstört, alle 40 Bewohner sind ermordet. Kolumbus lässt die Ruinen zurück und segelt weiter. In der Dominikanischen Republik gründet er die Kolonie Isabella. Von dort aus startet er zu weiteren Entdeckungsfahrten, die ihn nach Puerto Rico und Jamaika führen. Bei der Rückkehr in die Kolonie Isabella stellt Kolumbus fest, dass sich das Verhältnis zwischen den zunächst freundlich gesinnten Ureinwohnern und den neuen Siedlern extrem zugespitzt hat. Plünderungen und Angriffe durch die Indianer sind an der Tagesordnung. Es herrscht Chaos. Schließlich kommt es zu offenem Aufruhr gegen den Vizekönig. Etliche Kolonisten rauben Schiffe und verlassen die Kolonie in Richtung Heimat. Wieder in Spanien beschuldigen und verleumden sie Kolumbus heftig. Um sich gegenüber der spanischen Krone als Herr der Lage zu beweisen, beginnt Kolumbus damit, die Ureinwohner zu unterwerfen und zu vernichten. Sie drangen unter das Volk, schonten weder Kind noch Greis, weder Schwangere noch Entbundene, rissen ihnen die Leiber auf und hieben alles in Stücken, nicht anders als überfielen sie eine Herde Schafe, die in den Hürden eingesperrt wäre, schildert der spanische Missionar Bartolomé de las Casas das barbarische Wüten der Kolonisten. Die Entrüstung, die dieser Bericht hervorruft, ist groß. Kolumbus gelingt es nicht, die spanische Krone auf Dauer zu beschwichtigen. Die unschätzbaren Goldvorkommen, Edelsteine, kostbare Stoffe und Gewürze, auf die das spanische Königspaar wartet, sind nicht zu beschaffen. Von seiner dritten Entdeckungsreise, die ihn 1498 nach Trinidad führt, lässt Kolumbus zwei Schiffe mit 300 Indianersklaven an Bord nach Spanien bringen. Königin Isabella reagiert entsetzt und befiehlt die Rückführung der Sklaven. Kolumbus wird in Ketten gelegt und im Herbst 1500 nach Spanien gebracht. Der Genuese verliert alle Ämter und Sonderrechte, die er trotz einer vierten Entdeckungsreise nach Honduras, Nicaragua und Panama bis zu seinem Tode am 20. Mai 1506 in Valladolid auch nicht wieder zurückbekommt. So bleibt der Genuese Christoph Kolumbus der Nachwelt nicht nur als großer Seefahrer und Entdecker in Erinnerung. Seine Rücksichtslosigkeit und Gewalttätigkeit öffnet einer schier endlosen Flut von Goldgräbern, Pionieren, Missionaren, Spekulanten und Verbrechern das Tor zur neuen Welt. Schon 50 Jahre später ist beinahe ganz Mittelamerika von spanischen Abenteurern und Seefahrern erobert. Und die indianische Bevölkerung ist fast vollständig ausgerottet. Leonardo da Vinci, 1452 bis 1519. Es ist ihr Lächeln, das seit mehr als 500 Jahren die Menschen fasziniert. Das Lächeln der Mona Lisa. Jedes Jahr strömen Millionen von Menschen in den Pariser Louvre, um einen kurzen Blick auf das Kunstwerk zu erhaschen, das den italienischen Maler Leonardo da Vinci so berühmt gemacht hat. Hinter dickem Panzerglas, vor Diebstahl und Anschlägen geschützt, lächelt sie huldvoll auf das staunende Volk. Mona Lisa, das Kunstwerk, dem auch der Meister selbst hoffnungslos verfallen war. Um die Entstehung dieses Gemäldes ranken sich vielfältige Geschichten. Eine Auftragsarbeit für den florentinischen Patrizier Zanobi del Giocondo munkeln die einen. Ein Selbstbildnis Leonardos, das möglicherweise auf latent vorhandene homoerotische Fantasien schließen lässt, vermuten die anderen. Wer sie wirklich war oder was Da Vinci mit diesem Bild ausdrücken wollte, wird wohl ewig sein Geheimnis bleiben. Geboren wird Leonardo am 15. April 1452 im kleinen Dorf Vinci bei Empoli in der Toskana. Seine Eltern sind der erfolgreiche florentinische Rechtsanwalt Piero da Vinci und Katharina, ein einfaches Bauernmädchen. Da Leonardo unehelich zur Welt kommt, bleibt er zunächst bei der Mutter in Vinci. Erst mit 5 Jahren kommt er zu seinem Vater nach Florenz, der sich von nun an um die Erziehung seines Sprösslings kümmert. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Leonardo eine Schule besucht. Da Mitte des 15. Jahrhunderts in Italien aber keine Schulpflicht herrschte, ist davon auszugehen, dass er nur unregelmäßig am Unterricht teilnimmt. Aufgrund seiner auffallenden Schönheit und seines anmutigen Wesens ist der kleine Leonardo in den Gassen von Florenz sehr beliebt. Die Leute erfreuen sich an dem blondgelockten Knaben, der stets frohen Mutes durch die Straßen zieht. Mit 15 Jahren schickt ihn sein Vater, der das musisch-künstlerische Talent des Sohnes schon seit einiger Zeit mit großem Wohlwollen beobachtet, in die Werkstatt des berühmten Malers und Bildhauers Andrea del Verrocchio. Dort wird Leonardo in den kommenden 5 Jahren zum Künstler ausgebildet. 1472, also mit 20 Jahren, wird er Mitglied der florentinischen Malergilde. Das ermöglicht ihm, als freischaffender Künstler Auftragsarbeiten anzufertigen. Wir sind Zeugen, wie die Vorsehung gewisse Menschen im Übermaß mit den wertvollsten Gaben wie Schönheit, Grazie und Talent beschenkt, schreibt ein italienischer Geschichtsschreiber über den jungen Leonardo jener Tage. Eigenschaften in solch vollendeter Form, die nur Gott allein zu geben vermag und die der Mensch durch sein Handeln niemals erwerben könnte. Leonardo da Vinci war ein ausgesprochen schöner Mann, der in allem, was er tat, unendlich viel Grazie zeigte. Sein Talent war so unermesslich groß, dass er jedes sich ihm stellende Problem ohne größere Anstrengung löste. Große Kraft und Geschicklichkeit vereinten sich in seiner Person. Neben der Bildhauerei und Malerei hatte Leonardo während seiner Lehrjahre bei Verrocchio auch tiefe Einblicke in die Naturwissenschaft erlangt. Außer vom Meister selbst lernt er in seiner Lehrzeit auch von Gesprächen zwischen den bedeutendsten Gelehrten der Stadt, die bei Verrocchio regelmäßig ein- und ausgehen. 1482 verlässt Leonardo Florenz und geht nach Mailand, an den Fürstenhof der Sforza, wo er sich als Brückenbauer, Festungsbrecher, Seekriegsingenieur, Konstrukteur von gefährlichen Geschützen, Schleudern und Kampfwagen, als Erbauer von Wasserleitungen und ganz allgemein als Architekt beworben hatte. Nur nebenbei erwähnt er in der Bewerbung, dass er auch Maler, Bildhauer und Erzgießer sei. Warum Leonardo vor allem seine Kenntnisse im Ingenieurwesen hervorhebt, hängt mit der damaligen Zeit zusammen. Ganz Oberitalien befindet sich in jenen Tagen im Kriegszustand, weshalb die Fürsten und Herren des Landes wenig Sinn für die schönen Künste haben. Sie fordern Waffen und Kanonen. Dennoch betätigt sich da Vinci in Mailand zunächst als Organisator von Festen, macht Musik, verfasst Gedichte und entwirft Bühnenbilder für Ballett- und Theateraufführungen. 1488 beginnt er mit seinem berühmten Fresko »Das letzte Abendmahl«, das die Decke des Speisesaales im Kloster Santa Maria delle Grazie schmücken soll. Doch die Arbeiten gehen nur schleppend voran. Über Monate hinweg tut sich nichts. Der Prior des Klosters wird ungeduldig. Er beschwert sich bei Ludovico il Moro, der das Gemälde in Auftrag gegeben und dem Künstler einen beträchtlichen Vorschuss gezahlt hat. Il Moro ist empört über die Langsamkeit da Vincis und zitiert ihn umgehend zu sich. Stimmt es, dass ihr schon seit längerer Zeit nicht mehr im Kloster erschienen seid und das Gemälde unvollendet zurückgelassen habt? Herrscht er den Künstler an. Dieser bleibt indes ganz ruhig und bestätigt die Aussagen des Priors. Freimütig gibt er zu, dass er seit Monaten keinen Pinselstrich mehr am Fresko gemacht hat. Auf die Frage, wieso er seine Arbeit nicht zu Ende bringe, erklärt er: »Ich habe bereits die Porträts von 11 Aposteln skizziert. Nun fehlt mir nur noch ein Modell für Judas. Jeden Tag spaziere ich deshalb durch Mailand und versuche, einen Mann zu finden, der das Antlitz eines Verräters hat. Doch der Einzige, der bisher dafür in Frage kommt, ist der Prior des Klosters. Diesen will ich aber nicht fragen, ob er sich als Judas-Modell zur Verfügung stellt.« Il Moro ist schockiert und amüsiert zugleich. Diesem Argument des Künstlers hat er nichts zu entgegnen. Als er dem Prior von seiner Unterredung mit da Vinci berichtet, ist dieser so entsetzt, dass er Il Moro verspricht, sich künftig nicht mehr in die künstlerischen Angelegenheiten einzumischen und Leonardo da Vinci den Speisesaal so lange zu überlassen, bis er seine Arbeit vollendet hat. Hauptsache, niemand erfährt davon, dass der berühmte Künstler ihn, den Prior des Klosters, für ein geeignetes Judas-Vorbild hält. 10 Jahre müssen sich Auftraggeber und Klostervorsteher gedulden, bis Leonardo da Vinci sein Werk endlich vollbracht hat. eines der bedeutendsten Kunstwerke der italienischen Freskenmalerei, ist geboren. Doch was dann geschieht, ist aus heutiger Sicht eine Katastrophe. Sorglos gehen die Mönche in den kommenden Jahrzehnten mit diesem wertvollen Schatz der Kunstgeschichte um. Bereits einige Jahre nach der Vollendung wird ein Durchgang zwischen Küche und Speisesaal gemeißelt, dem der untere Teil des Gemäldes zum Opfer fällt. Durch die Dämpfe, die von nun an aus der Küche strömen, blättert allmählich die Farbe von den Wänden. 2 Jahrhunderte später verwandeln Napoleons Soldaten bei der Besetzung Italiens den Speisesaal in einen Pferdestall. Und schlussendlich zerstört eine Bombe im Zweiten Weltkrieg einen Großteil des bis dahin noch erhaltenen Bildes. Sein Hauptaugenmerk richtet Leonardo da Vinci aber nicht auf die bildenden Künste, sondern auf die Naturwissenschaften. Über 10.000 Blätter mit Aufzeichnungen entstehen im Laufe seines Schaffens, die tiefe Einblicke in das Denken des großen Meisters geben. Vor allem der Wunsch zu fliegen hat es ihm angetan. Akribisch genau untersucht er deshalb die Flügelbeschaffenheit von Fledermäusen und Vögeln, die Wölbung der Schwingen, die Dichte und Anordnung der Federn und die Anzahl der Schläge innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Nachts schließt er sich in seine Werkstatt ein, um über die Möglichkeiten des menschlichen Fliegens zu sinnieren. Unzählige Skizzen und Modelle von Flugapparaten entstehen. Dabei bezieht da Vinci in seine Überlegungen nicht nur Materialien und Technologien ein, die zu dieser Zeit bekannt sind. Er zieht bereits Möglichkeiten in Erwägung, die erst 400 Jahre später tatsächlich umgesetzt werden. Bei seinen Aufzeichnungen geht Leonardo da Vinci stets sehr präzise vor, wie beispielsweise bei folgender Beschreibung eines Fallschirms. Würde ein Mann ein Zelt aus engmaschigem Leinen von 12×12 Faden bauen, so könnte er sich damit gefahrlos von einer beträchtlichen Höhe in die Tiefe stürzen. Tatsächlich findet der erste nachgewiesene Fallschirmsprung eines Menschen erst im Jahre 1783 statt. Da Vinci ist sich völlig darüber im Klaren, dass er bei seinen Zeitgenossen auf wenig Verständnis stoßen würde, gelangten seine Überlegungen in die Öffentlichkeit. Alle seine schriftlichen Aufzeichnungen verfasst er deshalb in einer kaum leserlichen Spiegelschrift, um sie vor neugierigen Augen zu schützen. Es ist kaum möglich, alles zu benennen, was Leonardo da Vinci während seines Lebens betrieben und erforscht hat. Neben dem Wunsch zu fliegen interessiert ihn in besonderem Maße der menschliche Körper. Er will wissen, wie der Mensch gebaut ist, wie seine Gliedmaßen, Muskeln und Gelenke funktionieren. Er untersucht, seziert, experimentiert und zeichnet auf, was er entdeckt. Er gießt heißes Wachs in Körperhöhlen von Leichen, um deren Form feststellen zu können. Er entdeckt die Krümmung der Wirbelsäule und zeichnet als erster den menschlichen Fötus im Mutterleib in der richtigen Lage. Darüber hinaus revolutioniert er auch die Malerei. Er erfindet das sogenannte Sfumato, eine weiche Malerei, bei der Ton in Ton gearbeitet wird, die jede harte Kontur auflöst und die Körper wie aus Licht modelliert. Zusätzlich entdeckt er bei seinen Forschungen die Hebelgesetze, das Parallelogramm der Kräfte, die Abhängigkeit der Reibung von Druck- und Oberflächenstruktur und entwirft das Turbinenrad, das bis heute zum Einsatz kommt. Von seinen Selbstdarstellungen wissen wir, dass er einen eigentümlichen, zurückhaltenden und tiefgründigen Charakter hatte. Als reicher, doch völlig selbstloser Mensch zeigt er sich seinen Freunden gegenüber äußerst großzügig. Diese Freunde sind es auch, die ihn als leidenschaftlichen Menschen beschreiben, der von einer unersättlichen Neugierde stets dazu getrieben wird, Neues zu entdecken und zu erforschen. Besonders bemerkenswert ist, dass Leonardo da Vinci als strenger Vegetarier lebt und Fleisch verabscheut. In der damaligen Zeit eigentlich undenkbar, denn die Möglichkeit, Fleisch essen zu können, ist der Oberschicht vorbehalten, die dieses Privileg in der Regel auch ausgiebig genießt. Da Leonardo das Töten von Tieren jedoch als ungerecht empfindet, verweigert er sich diesem Privileg. Es wird sogar berichtet, dass er auf dem Markt Tiere kaufte, um ihnen anschließend die Freiheit zu schenken. Im Winter 1499 muss er Mailand verlassen. Die Franzosen sind in Italien einmarschiert, ziehen brandschatzend durch die Lombardei und belagern Mailand. Über Mantua und Venedig kehrt Leonardo nach Florenz zurück, wo er bis 1506 bleibt. Während dieser Zeit dient er Cesare Borgia als Generalingenieur und malt das Bild der Mona Lisa. Wie schon erwähnt, ist bis heute ungeklärt, wen das Gemälde darstellt. Der Überlieferung zufolge ist Da Vinci selbst von diesem Werk wie besessen. Um das Original nicht verkaufen zu müssen, fertigt er schließlich eine Kopie an, die er dem französischen König Franz I. für die gigantische Summe von 4000 Goldflorinen, das entspricht heute gut einer 500.000 Euro, verkauft. Dieses Bild ist es auch, das nach vielen verschiedenen Besitzern, unter anderem hing es im Schlafzimmer Napoleons, heute im Louvre besichtigt werden kann. 1506 kehrt Da Vinci auf Einladung der Franzosen nach Mailand zurück. Er kann seine alten Gemächer wieder beziehen, wo er die zurückgelassenen Unterlagen unversehrt vorfindet. Voller Tatendrang und Esprit macht er sich umgehend an neue Forschungsarbeiten. 1513 wird er von Papst Leo X. Nach Rom berufen, wo er die Trockenlegung der pontinischen Sümpfe planen soll. Doch es hält ihn nicht lange im Kirchenstaat. Raphael und Michelangelo sind die Lieblinge des Klerus, weshalb sich in Rom alles um diese beiden Künstler schart. Da Vinci ist in seiner Ehre und seinem Stolz gekränkt. Zwar erkennt er die Arbeiten der beiden anderen Künstler an, das Aufsehen, das sie erregen, kann er jedoch in keiner Weise nachvollziehen. Dankend nimmt er deshalb die Einladung Franz I. an und zieht nach Frankreich. Zusammen mit einem Kreis eifriger Schüler lebt er von nun an auf dem kleinen Schloss Clou bei Amboise. Einige Arbeiten, die im Laufe der Jahrzehnte nur teilweise fertiggestellt wurden, sollen hier vollendet werden. Doch bereits kurz nach seinem Umzug nach Frankreich wird Da Vinci von immer wiederkehrenden Lähmungserscheinungen in den Händen gequält. Selbst kann er seine Werke deshalb nicht zu Ende bringen. Er resigniert und notiert in seinem Tagebuch: »Ich habe meine Zeit vergeudet.« Im Frühjahr 1519 stirbt Leonardo da Vinci. Obwohl er in seinem Leben unendlich viel geschaffen hat und eine Vielzahl von Aufzeichnungen in den darauffolgenden Jahrhunderten für Kunstgeschichte, Medizin, Zoologie und Luftfahrt von unschätzbarem Wert sind, fühlt sich der Meister selbst gescheitert. Sein größter Traum, das Fliegen, ist nicht in Erfüllung gegangen. In der Kirche Saint-Florentin in Amboise wird Da Vinci bestattet. Das Grabmal wird während der Französischen Revolution zerstört, doch sein Wissen ist bis heute erhalten. Wie kein anderer Künstler verkörpert Leonardo da Vinci mit seinem Schaffen die ideale Verbindung von Forschung und Gestaltung, Wissenschaft und Kunst, von Wirklichkeit und Fantasie. Teil 7 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Vasco da Gama, Niccolò Machiavelli, Martin Luther und Hernán Cortés. Weitere Informationen finden Sie auch im beiliegenden Booklet. Autoren dieses Hörmagazins sind Stefanie Mende, Wolfgang Suttner und Jürgen Kopp. Sprecher ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.